Jesus, du ist der Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort, er ist der Friedefürst, unser allmächtiger Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reichs wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland.